Mastersons hielten das mit der Visitenkarte anfangs für einen Scherz. Doch als Justus in seiner gewohnten Manier begann, Theorien und mögliche Vorgehensweisen zu erläutern und dabei ganz nebenbei zum Wortführer Gute Nacht. Nicht. Ansonsten weiß ich gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Zur gleichen Zeit führten Hilde Nocke und ihr Enkel Klaus ein scharfes Wortgefecht. Die alte Dame konnte sich nicht entsinnen, sich jemals mit ihrem Enkel gestritten zu haben. Aber heute geschah es. Aber er soll nicht allein antanzen, denn auch Kotzbühl braucht Betreuung. Und auf den Besuch bei Hardy Rillmann freue ich mich ganz besonders. Wird erledigt, Tim. Das Auftauchen des rothaarigen Mannes konnte kein Zufall sein. Das war den drei Detektiven klar. Das Herz, das lassen wir uns nicht entgehen.